Мы сегодня, да, будем продолжать нашу тему. Wir machen heute mit unserem Thema weiter. Да, прежде чем мы пойдем в кафе пить кофе. Also bevor wir ins Café gehen und Kaffee trinken. Я вам предлагаю поразмышлять немножко. Bitte ich euch an, ein bisschen nachzudenken. Да, и прежде чем мы будем размышлять. Und bevor wir weiter jetzt nachdenken. Хочу кое-что сказать. Möchte ich vorher was sagen. Когда вот мы приходим в церковь. Also wenn wir in die Gemeinde kommen. Слышим слово. Und hören das Wort. То это как накрытый стол. Dann ist das wie ein gedeckter Tisch. Господь накрывает стол. Also der Herr deckt einen Tisch für uns. Для всех, для нас. Also für alle, für uns alle. И это духовная пища. Und das ist ein geistliches Essen. И Дух Святой, он знает. Und der Heilige Geist weiß. Какая пища нужна именно тебе сегодня? Also welches Essen brauchst du genau heute? Поэтому будь внимателен. Deswegen sei aufmerksam. Не пропусти эту тарелку. Verpasse nicht diesen которая Teller. Сегодня будет на твоем столе. Was auf deinem Tisch heute Amen. Steht. Amen. Вообще сегодня так модно здоровое питание, да? Und überhaupt heutzutage ist sehr modern ein gesundes Essen. Да, я тоже стараюсь. Also ich mache das, ich mache auch alles Mögliche. Но, знаете? Aber wisst ihr? Слово Божье это самая здоровая пища. Aber das Wort Gottes ist das gesündeste да, Essen, was es überhaupt gibt. Будем кушать. Deswegen lass uns das heute essen. И, да. Наша серия проповедей продолжается. Мой also папа unsere Бог. Predigt-серия «Mein Papa ist gut». Мой Machen папа wir weiter. Лучше. Also mein Papa ist der Beste. И вот знаете, не каждый может такое заявить. Wisst ihr, und nicht jeder kann das von sich so sagen. Что мой Бог это мой папа. Dass mein Gott mein Papa ist. Да. Вот если вы, например, почитаете Ветхий Завет. Also wenn ihr zum Beispiel das Alte Testament liest. То там Lest, dann, редко вы увидите, чтобы кто-то называл папу, отца, dann, Бога папой. Dann werdet ihr sehr selten sehen, dass dort der Gott als Papa genannt wird. Никто не называл Бога папой. Also keiner hat Gott als Papa genannt. Но вот приходит Иисус. Aber jetzt kommt Jesus. Называет Бога отцом. Und er nennt Vater, also Gott Vater. И это бесило еврейских лидеров. Это бесило, раздражало еврейских also лидеров. Das hat sie aufgeregt, das hat sie gereizt. Да кто ты такой? Wer bist du überhaupt? Называть Бога отцом. Dass du Gott als Vater nennst. Но Иисус сделал это возможным. Aber Jesus hat das möglich gemacht. И благодаря Иисусу мы сегодня дети Божьи. Und dank Jesus sind wir heute Gottes Kinder. И если Иисус сегодня живет в твоем сердце, Und wenn Jesus heute in deinem Herzen wohnt, значит, ты Божье дитя. Dann bist du Kind Gottes. И не, у тебя есть не просто Бог-Отец, Und du hast nicht nur einfach Vater Gott, а любящий папа, sondern einen liebenden Papa, который желает только лучшего всего для своих dich, детей. Der seinen Kindern nur das Beste wünscht. И давайте мы сразу откроем Библию. Lass uns gleich die Bibel aufschlagen. Исайя 55 глава. Aus Jesaja 55. Стихи 8 и 9. Und die Verse 8 und 9. Я прочту по-русски. «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege, und meine Gedanken als eure Gedanken. То есть Господь говорит, мои мысли это не ваши мысли. Also der Herr sagt uns hier, eure Gedanken sind nicht meine Gedanken. И ваши пути это не мои пути. Und eure Wege sind nicht meine Wege. Это написано в Библии. Das steht ja in der Bibel. Кто верит, что в Библии написана правда? Also wer glaubt, dass in der Bibel die Wahrheit steht? Я тоже верю. Also ich glaube es auch daran. И отсюда мы видим из этого места Писания. Und aus dieser Bibelstelle sehen wir, что наши мысли не всегда совпадают с Божьими. Dass unsere Gedanken nicht immer übereinstimmen mit Gott seinen Gedanken. И также пути наши не всегда совпадают с Божьими. Unsere Wege übereinstimmen nicht immer mit Gott seinen Wegen. Почему так? Wieso passiert das so? Почему у нас иногда другие мысли и пути? Wieso haben wir manchmal andere Gedanken und manchmal andere Wege? Я хочу сегодня поразмышлять на тему «Думай, как твой небесный папа». Und ich möchte deswegen über ein Thema heute mit euch nachdenken, sondern denke, so wie dein himmlischer Papa denkt. Да, нам необходимо учиться думать, как наш папа. Also für uns ist es notwendig, so zu denken, lernen, wie unser Papa denkt. Научиться понимать его мысли. Zu lernen, seine Gedanken zu verstehen. Чтобы жить полноценной жизнью. Um ein vollkommenes Leben zu leben. Жить той жизнью, которую хочет он нам дать. Und das Leben zu leben, was er uns geben möchte. Другими словами. Mit anderen Worten. Нам нужно постоянно заниматься обновлением своего мышления. Also wir müssen immer wieder unseren Verstand erneuern. Почему это так важно? Wieso das so wichtig ist? Мы попытаемся сегодня это выяснить. Wir wollen versuchen, das heute herauszufinden. И вот смотрите, мы называем Бога, also schaut her, wir nennen Gott, который сотворил всю землю, der die ganze Erde geschaffen всю вселенную, hat, das ganze Universum, все, что ты видишь и не видишь, also alles, was du siehst und alles, was du nicht siehst, also all das hat er ja geschaffen. И ты называешь его Папа. Und du nennst ihn Papa. Да? Ja? Но мы поклоняемся и почитаем его, да? Aber wir beten ihn an und wir ehren ihn auch. Но когда речь заходит обо мне, aber wenn die Rede dann anfängt über mich, или о тебе, zu gehen oder über dich, ты думаешь, du denkst dir so, да кто я такой вообще? Wer bin ich überhaupt? Такой маленький человечишка. Ich bin doch so klein. Такая точка, пылинка. Also so ein Stäubchen, so ein Punkt auf der Erde. Точка на глобусе. Also ich bin nur bloß ein Punkt auf dem Globus. Кто я буду вести ячейку? Also wer? Ich? Ich да werde ладно, eine Kleingruppe leiten. Да я вот в воскресенье пришел в церковь и слава Богу. Also ich bin jetzt in die Gemeinde gekommen und das ist Gott sei Dank, dass ich überhaupt gekommen bin. Я недавно я проснулся, был выходной день. Also vor kurzem am Wochenende bin ich aufgewacht, das war ein Wochenendtag. Я не совсем нехорошо спалось мне. Also ich habe nicht so gut geschlafen. И я еще не выполнял одно поручение. Und ich habe noch eine Aufgabe noch nicht erledigt. Я даже не мог вот помолиться. Ich konnte nicht einmal beten. И я вот постоянно себя бичевал, как бы сказать, да? Also ich habe mir ständig, ich habe ständig Schuldgefühle gehabt. Вот я такой плохой, я такой нехороший. Und habe mich verurteilt, ich bin so schlecht, ich habe das nicht geschafft. Мне вот поручение дали, а я его не выполнил. Man hat mir eine Aufgabe gegeben, aber ich habe es nicht erfüllt. Я недостоин вообще. Ich bin absolut nicht würdig. И Бог не слышит меня. Und Gott hört mich nicht. Но вы знаете, как смотрит на нас Папа? Aber wisst ihr, wie Papa uns ansieht? Давайте мы прочитаем Псалом 102. Lass uns das aus dem Psalm 103 vorlesen, wie er uns so sieht. Я недавно открыл для себя этот псалом. Ich habe vor kurzem entdeckt für mich diesen Psalm. Хотя читаю Библию уже почти 6 лет. Obwohl ich die Bibel bereits schon seit 6 Jahren lese. Здесь мы видим, как относится Бог к своим детям. Also hier sehen wir, wie Gott sich zu seinen Kindern verhält. Стихи с 12 по 14. Das sind die Verse 12 bis 14. Как далеко восток от запада, так удалил он от нас беззаконие наши. Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся его, ибо он знает состав наш, помнит, что мы персть. So fern der Osten vom Westen hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir nur Staub sind. Бог знает нас насквозь. Also Gott kennt uns durch und durch. Он знает, что мы иногда что-то неправильно делаем. Er weiß, dass wir manchmal etwas Falsches machen. Но он не желает, чтобы мы сами себя бичевали. Aber er will nicht, dass wir uns selber ständig verurteilen. Он желает, чтобы мы анализировали свою жизнь. Also er wünscht, dass wir unser Leben analysieren. Делали выводы. Dass wir daraus Fazit ziehen. Да, если нужно, просили прощения, если нужно, прощали. Und wenn es nötig ist, Buße tun, wenn es nötig ist, den anderen zu vergeben, vergeben. И шли дальше. Und dass wir weitergehen. Он удалил все беззакония наши. Also er hat alle Übertretungen, also unsere Übertretungen von uns entfernt. Он удалил все наши грехи. Also er hat alle unsere Sünden entfernt, которые воняли перед ним, die vor ihm gestunken haben. Как отец меняет памперс ребенку. Wie ein Papa dem Kind eine Pampers wechselt. А это не очень приятно. Und das ist nicht so angenehm. Если кто-то пробовал, знает. Also wenn es jemand probiert hat, das weiß er auch. Мне было неприятно. Also ich habe keinen Spaß dabei gehabt. Потому что он воняет. Denn das stinkt. И вот отец, он ребенку снимает его, заворачивает, воняет, он выкидывает его. Und so wechselt der Papa dem Kind die Pampers, wickelt ihn, also wäscht ihn, wickelt ihn neu. Точно так же наш небесный Папа. Genauso ist es mit unserem himmlischen Papa. Удалил все наши грехи от нас. Er hat alle unsere Sünden von uns entfernt. Но есть дети, которые сопротивляются. Aber es gibt Kinder, die widerspenstig sind. Говорит, ну зачем, зачем, оставь. Und sie sagen, warum, lass es doch. Ну, я еще немножко похожу в этом памперсе. Also ich möchte noch ein wenig diese Pampers behalten. Мне так нравится. Mir gefällt das so sehr. Ну, там что-то воняет, ну и что, все нормально. Es stinkt zwar dort ein bisschen etwas, aber macht doch nichts. Это наша греховная натура. Das ist unsere sündige Natur. Пропитанная грехом. Die mit Sünde durch und durch getränkt ist. Ну, мне же нормально, что? Aber, думаешь, воняет. Aber bei mir ist das alles doch okay. Ist doch egal, wenn es stinkt. И люди продолжают жить с этой вонючестью. Und die Menschen leben weiterhin in diesem stinkenden Pampas. Mit Gefühl der Scham, mit Gefühl der Selbstverurteilung. Бог святой, он где-то там в небесах. Also Gott, der heilige Gott, der ist dort irgendwo im Himmel, weit weg von mir. А когда кто-то говорит, что Бог папа? Und wenn jemand sagt, Gott ist Papa? Что за бред? Was für Blödsinn. Ja. Когда Иисус называл Бога отцом? Als Jesus den Vater als also Gott als Vater genannt hat, то говорили, что он богохульствует. Dann hat man gesagt, der ist ein Ketzer. Но Иисус знал, от кого он пришел. Aber Jesus wusste, von wem er kam. И куда он идет. Und wohin er auch geht. Пришел от отца и ушел к отцу. Er kam vom отцу. Vater und er geht zum Vater. Мышление Иисуса не было искажено грехом. Also Denkweise Jesus war nicht verzerrt durch die Sünde. И чувство вины. Und durch das Gefühl der Selbstbeurteilung und поэтому нам необходимо обновляться в нашем мышлении. Deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere Denkweise immer wieder erneuern. Чтобы, знаете, там вот не просто как-то вот догадываться. Dass man dort nicht irgendwie so eine Ahnung plus hat. Или сомневаться. Oder dass man dort Zweifel hat. Вот есть там Бог или нету Бога. Also gibt es dort Gott oder gibt es dort Gott nicht? Папа, он мне не папа. Ist er mein Papa oder ist er nicht mein Papa? Но быть на 100% уверенным. Sondern dass wir 100%ig überzeugt sind. Mein Gott Papa. Ist mein Papa. Он мой любящий отец. Er ist mein liebender Vater. Я в это верю. Und ich glaube daran. Аминь. Аминь. Это так важно, смотреть на себя глазами Бога. Es ist so wichtig, mit Gottes Augen sich selbst anzusehen. Он твой любящий отец. Er ist dein liebender Vater. Он создал тебя. Er hat dich geschaffen. И я тебе открою секрет. Und ich will dir ein Geheimnis verraten. Он полюбил тебя еще до того, как ты пришел в церковь. Er hat dich, bevor du überhaupt in die Gemeinde gekommen bist, Нет, schon geliebt. Для вас это не секрет. Das ist für euch kein Geheimnis? Хорошо. Okay. Вот, Иисус, Сын Божий, Он пришел на эту землю, чтобы дать нам новую жизнь. Also Jesus ist ja Sohn Gottes und er ist gekommen, um uns ein neues Leben zu geben. И не просто новую жизнь. Und nicht nur einfach ein neues Leben. Он хочет нам дать новое сердце. Sondern er möchte uns auch ein neues Herz geben. Новый взгляд на самого себя. Also neuen Blick auf sich selbst. Но это требует обновления нашего мышления. Aber das erfordert die Erneuerung von unserer Denkweise. И вот как мы прочитали, да, как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Und so wie wir gelesen haben, so wie der Herr praktisch seine... Еще раз повторю. Как отец милует сынов. Also so wie der Vater über seine Kinder sich erbarmt. Так милует Бог детей своих. So erbarmt sich der Herr über seine Kinder, die Ehrfurcht vor ihm haben. Да. И все мы помним историю об израильском народе. Und wir können uns alle an die Geschichte von Israel erinnern. Как они пришли с Ханаана в Египет, когда начался голод. Also wie sie von Kanaan nach Ägypten gekommen sind, als die Hungersnot geherrscht hat. И через некоторое время они попали в рабство. Und nach einer bestimmten Zeit sind die in die Sklaverei gekommen. И это рабство продолжалось более 400 лет. Und diese Sklaverei dauerte 400 Jahre lang. Но Бог не забыл о них. Aber Gott hat sie nicht vergessen. И он чудесным образом выводит их из Египта. Und er führt sie aus Ägypten auf eine wundersame Weise raus. Семь казней. Also es gibt sieben Plagen. Умирают первенцы Египта. Also es sterben die Erstgeborenen in Ägypten. Но еврейские дети все остаются живы. Aber die hebräischen Kinder sind alle am Leben. Они выходят из Египта. Und so kommen sie aus Ägypten heraus. Идут в землю обетованную. Und gehen in das verheißene Land. И как вы помните, они бродили по пустыне 40 лет. Und so wie ihr euch erinnern könnt, die sind dort 40 Jahre lang gewesen. Почему? Wieso? Почему так происходит? Wieso passiert so? Вот, я получил откровение. Also, ich habe eine Offenbarung bekommen. Halleluja, откровение. Halleluja, ich habe eine Offenbarung bekommen. Ты вышел из Египта. Du bist aus Ägypten rausgekommen. Und ты вдруг попадаешь в пустыню. Und plötzlich kommst du in eine Wüste. И приходят мысли. Und es kommen die Gedanken. Что же такое? Was ist los? А где же земля обетованная? Wo ist denn das verheißene Land? Зачем вы меня вывели оттуда? Wieso habt ihr mich da rausgeholt? Там еще и кто-то гонится за мной. Und jemand verfolgt mich noch dazu. А, вы меня сюда заманили. Ah, ich hab mich hierher gelockt. Продать в рабство. Und wollt ihr mich in die Sklaverei verkaufen. Но твой папа имеет другие мысли о тебе. Aber dein Papa hat andere Gedanken über dich. Он имеет другие мысли о твоем призвании. Er hat andere Gedanken über deine Berufung. И о твоем будущем. Und auch über deine Zukunft. И он совсем не желает, чтобы ты бродил по пустыне 40 лет. Und es ist absolut nicht sein Wunsch, dass du 40 Jahre lang in der Wüste bleibst. Он хочет, чтобы ты изменил свое мышление. Er möchte, dass du deine Denkweise veränderst. Которое было испорчено грехом. das durch die Sünde verdorben war. Как израильский народ за 400 лет. Wie das Israel-Volk innerhalb von 400 Jahren. Они пропитались этим рабским мышлением. Die haben sich praktisch erfüllt durch mit diesem sklaverischen, also Sklavendenken. Да, и это мышление нуждается в обновлении. Und dieses Denken, Denkweise, das braucht eine Erneuerung. Мы с вами знаем, что наши мысли определяют наши действия. Also wir wissen alle, dass unsere Gedanken unsere Handlungen hervorrufen und Einfluss haben. Also wer weiß das davon von euch? Кое-кто знает. Also manche wissen das. Поэтому нам важно следить за нашими мыслями. Deswegen ist es so wichtig, dass wir auf unsere Gedanken achten. Наши мысли, они как лошадь. Also unsere Gedanken sind wie Pferde. Да, скачет. Also sie springen, sie rennen und rennen. Я вот я вообще родился, вырос в деревне. Also ich selber bin in einem Dorf geboren und aufgewachsen. Я один раз ездил на одном коне. Und bin einmal ein Pferd geritten. Это был очень классный конь. Und das war ein wirklich tolles Pferd. Он участвовал в соревнованиях. Also der war bei den Wettbewerben dabei. И он много раз побеждал. Und er hat viele Male gesiegt. У него была одна особенность, почему он побеждал. Also er hat eine kleine Besonderheit, warum er gesiegt hat jedes Mal. Он такой высокий, длинная шея. Also er war so hochgewachsen und hat so einen langen Hals. И когда он бежал, und wo er gerannt ist, он постоянно ускорялся. Also ist er immer schneller geworden. То есть, вот, неважно, он будет полчаса, час бежал, он ускорялся, быстрее. Also egal, ob er halbe Stunde oder Stunde geritten ist, aber er wurde immer schneller. Да, реально, и он аж так вытягивался. Also und man hat gesehen, dass er sich so, als ob er sich so lang gestreckt hat. И вроде бы хорошее качество. Und wie man sieht, ist es eine gute Eigenschaft. Но если его не остановить, aber wenn man ihn nicht bremst, то он мог сам себя загнать до смерти. Dann konnte er selbst bis er umfällt retten. Это известное свойство у лошадей. Das ist eine bekannte Eigenschaft von den Pferden. Так вот, точно так же наши мысли. Genauso verhält sich das mit unseren Они Gedanken. Бегут. Also sie rennen. Если их не остановить, und wenn man sie nicht abbremst, то они могут нас просто к смерти привести. Dann können sie uns einfach zum Tod bringen. Давайте мы прочитаем Евангелие от Матфея, 9 глава. Lass uns aus Matthäus 9 vorlesen, die Verse 11 und 12. Стихи 11-12, да? Увидев то, фарисеи сказали ученикам его: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Иисус же, услышав это, сказал им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные». Und als die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern: Warum isst euer Meister mit den Zöllner und Sünder? Jesus aber, als er es hörte, sprach zu ihnen: Nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Без Бога все мы мытари и грешники. Also ohne Gott sind wir alle Zöllner und Schuldner. И здесь, Sünder. В этом местописании мы видим, also in dieser Bibelstelle sehen wir, что фарисеи и еврейские лидеры, also dass die Pharisäer und die hebräischen Leiter, они старались вести богобоязненную жизнь. Also sie haben versucht, ein gottesehrfürchtiges Leben zu führen. Да, они исполняли законы, они отдавали десятую часть. Also sie haben die Gesetze erfüllt, sie haben ihren Zehnten abgegeben. Но у них не было любви в сердцах. Aber sie hatten keine Liebe in ihren Herzen. И здесь мы видим эту разницу. Und wir sehen hier diesen Unterschied. Как думает Бог и как думают люди. Also wie Gott denkt und wie Menschen denken. То есть у них Тора, у них закон. Also sie haben die Tora, sie haben das Gesetz. Но нет любви. Aber sie haben keine Liebe. Их мышление старое. Also ihre Denkweise ist zu alt. Необновленное. Das ist kein erneutes Denken. Почему сегодня я хочу вот вообще говорю на эту тему? Und wieso spreche ich überhaupt auf dieses Thema heute? Бог сотворил нас по своему подобию. Denn Gott hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen. Он дал нам разум. Er hat uns den Verstand gegeben. Мы не просто, мы не куклы какие-то. Wir sind nicht einfach irgendwelche Puppen. У нас есть разум. Wir haben einen Verstand. И вообще, если кто-то не знал, Бог хочет, чтобы мы этим пользовались. Und wenn jemand von euch nicht gewusst hat, möchte Gott, dass wir das auch gebrauchen, unseren Verstand einsetzen. Есть еще такие люди. Es gibt solche Menschen, которые еще до сих пор верят, die nach wie vor glauben, что они высокоразвитые обезьяны, dass sie hochentwickelte Affen sind. Но мы-то знаем, кто мы. Aber wir wissen ja, dass wer wir sind. Аминь. Amen. Кто еще не знает? Wer weiß es noch nicht? Никто не знает. Also, gut. Все знают. Also Halleluja. Alle wissen das. Halleluja. Учительница в школе рассказывает детям. Also eine Lehrerin erzählt den Schülern in der Schule. Дети, мы произошли Kinder. От Бога. Also wir stammen von Gott. Он сотворил нас по своему подобию. Er hat uns geschaffen nach seinem Ebenbild. Дух, душа и тело. Also Geist, Seele und der Körper. По подобию своему сотворил он нас. Also nach seinem Ebenbild hat er uns geschaffen. Тут Вовочка тянет руку. Und plötzlich steckt der Peter sein oder Hans sein да, seine говорит, Hand. Но мой папа говорит, что мы от обезьян произошли. Aber mein Papa sagt, dass wir von den Affen stammen. Учительница говорит. Aber die Lehrerin sagt zu ihm. Вовочка, но мы не говорим сейчас про твою семью. Hans, aber wir reden heute jetzt nicht über deine Familie. Да. Так вот, некоторые до сих пор считают своими also предками manche, обезьян. Also manche denken nach wie vor, dass sie von den Affen abstammen. Но это не так. Aber das ist nicht so. Извините, если кого-то разочаровал. Also tut mir leid, wenn ich jemanden enttäuscht habe von euch. И знаете, к сожалению, в последнее время Und wisst ihr, leider in der letzten Zeit, люди не торопятся пользоваться своими мозгами. Also die Menschen geben sich keine Mühe, ihren Verstand einzusetzen. Ну правильно, зачем? Also wozu? У меня же есть Google. Ich habe doch Google. Который все знает. Ja, alles weiß. Не, ну это классно, конечно. Es ist natürlich klasse. Прогресс, я не против прогресса. Es ist ein Fortschritt und ich bin nicht, ich habe nichts dagegen gegen это Fortschritt. Это часть нашего развития. Also Fortschritt ist ein Teil von unserer Entwicklung. Но здесь существует такая опасность. Aber hier besteht so eine Gefahr. Когда наше мышление переходит на автоматическое пилотирование. Also wenn unsere Denkweise anfängt auf Autopilot zu laufen. Да, то есть у нас появляются какие-то такие шаблоны. Also wir haben solche Schablonen bei uns im Gehirn. И вот часто эти шаблоны, они мешают нам познать истину. Also sie hindern uns daran, die Wahrheit zu erkennen. Иисус показал нам пример. Und Jesus hat uns ein Beispiel gezeigt. Как мыслить нестандартно, без шаблонов. Wie man ohne Standards und ohne Schablone denkt. И вот когда Иисусу задавали вопрос, Und als Jesus man Fragen gestellt hat, И ждали, что он ответит да или нет. Und haben darauf gewartet, was er sagt, ja oder nein. Иисус не торопился с ответом. Jesus hat sich die Zeit gelassen mit der Antwort. Вообще его ответы, они не вписывались в какие-то стандарты. Und überhaupt seine Antworten waren nicht standardgemäß. Или в какие-то шаблоны. Oder haben sich nicht angepasst an irgendwelche Schablonen. Но ответы Иисуса он всегда открывал вот новую грань какую-то. Aber die Antworten von Jesus haben immer die neue Facetten entdecken lassen. Его ответ заставлял вообще по-другому взглянуть на мир. Also seine Antworten, sie haben die Menschen dazu gebracht, dass sie anders auf die Welt sehen. На себя. Auf sich selbst. Вы помните, наверное, эту историю с Библии? Ihr könnt bestimmt euch erinnern an diese Geschichte aus der Bibel. Когда к Иисусу приводят женщину. Als man zu Jesus eine Frau bringt, взятую в прелюбодеянии, die vorher Ehebruch begangen hat. И вот они ставят ее перед ним. Und so stellen sie diese Frau vor Jesus. И говорят, учитель. Und sagen, Meister. Моисей повелевал нам побивать таких камнями. Also Moses hat uns befohlen, solche Frauen zu steinigen. Что скажешь ты? Was sagst du dazu? И вот они ждут. Und so warten sie. Что он скажет? Was er so antwortet? Побить. Ob man sie steinigen soll или, может быть, помиловать. Oder lieber begnadigen. И что отвечает Иисус? Und was antwortet Jesus darauf? Кто первый из вас без греха, брось на нее камень. Also derjenige, der keine Sünde hat, der soll als erster sie auf sie einen Stein werfen. Wow. Wow. Вместо греха этой женщины он обращает внимание людей на их собственные. Also anstatt dass er die Aufmerksamkeit auf ihre Sünde lenkt, lenkt er die Aufmerksamkeit dieser Leute auf ihre eigenen Sünden. И что происходит дальше? Und was passiert weiter? Люди бросают камни и уходят. Also die Menschen lassen die Steine fallen und gehen weg, einer nach dem anderen. Иисус открывает нам абсолютно новое мышление. Also Jesus offenbart uns absolut ein neues Denken. Вместо того, чтобы осудить, also anstatt zu verurteilen, он принес нам прощение. Hat er uns Vergebung gebracht. И приняв Иисуса в свою жизнь, und wenn man Jesus in seinem Leben annimmt, по вере, durch den Glauben, мы принимаем Божью природу. Nehmen wir Gott seine Natur in uns auf. То есть мы становимся новым творением. Das bedeutet, wir werden zu einer neuen Schöpfung. И это творение желает славить Бога каждый день. Und diese Schöpfung, es wünscht und es möchte, jeden Tag Gott zu preisen. Но наше старое мышление, aber unsere alte Denkweise, оно все еще пытается заявить о себе. Das versucht immer wieder, sich anzukündigen. Оно все еще пытается сказать, эй, я здесь. Sie versucht sich immer durchzusetzen und zu Куда sagen, ты? Hey, ich bin immer noch da, wohin gehst du? Куда ты? В воскресенье рано утром. Церковь. Wohin gehst du jetzt am Sonntag? Да ты что? Bist du verrückt? Тебе всю неделю еще работать. Du musst doch noch die ganze Woche arbeiten. Оставайся дома. Also bleib doch daheim und schlaf dich doch aus. Кому-то знакомы эти мысли? Kennt jemand diese Gedanken vielleicht? Но Библия говорит нам, нужно менять мышление. Aber die Bibel sagt zu uns, wir sollen unsere Denkweise verändern. Не церковь. nicht die Gemeinde, ни партнера, nicht deinen Partner, ни место жительства, nicht den Ort, wo du wohnst, а мышление, sondern deine Denkweise. И в послании римлянам Павел пишет, 8 главой, und in Römer 8 schreibt der Paulus an die Römergemeinde, 6-7 стихи, die Verse 6 bis 7, почему это так важно? Warum das so wichtig ist. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не подчиняются, да и не могут. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden, weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. То есть, если коротко, в двух словах, also, wenn man kurz das in zwei Worten rüberbringen kann. Плотское мышление ведет к смерти. Also das fleischliche Denken, Denkweise bringt zum Tod. А что значит плотское? Und was bedeutet fleischlich? Ну, все очень просто. Alles ist ganz einfach. Что желает наша плоть? Also was wünscht sich unser Fleisch? Полежать на диване. Ein wenig auf der Couch liegen bleiben. Чипсы, какого-то сладости. Chips oder manche Süßigkeiten. Да, и наша плоть не желает утром вставать, идти also на работу. Unser Fleisch will nicht in der Früh in die Arbeit gehen. И также молиться надо заставлять. Und auch zu beten, man muss immer zwingen. И если мы этого не делаем, und wenn wir das nicht machen, не молимся, не читаем Библию, also wenn wir weder Bibel lesen noch beten, то это ведет к деградации твоей духовной жизни. Dann führt das dazu, dass dein Glauben degradiert. Тогда твоя плоть берет верх. Dann nimmt das Fleisch in deinem Leben Oberhand. И поэтому духовное развитие твоей личности имеет очень важный акцент твоей жизни. Deswegen hat das geistliche, die geistliche Entwicklung hat einen sehr großen Akzent in deinem Leben. Помышления духовные, жизнь и мир. Denn das, die geistliche Denkweise bringt Frieden und, ja, und Leben mit sich. Плотские – смерть. Und das Trachten des Fleisches, das вот den Tod. Наш мозг очень классно устроен. Also unser Gehirn ist sehr, sehr kompliziert und wunderbar geschaffen. Да, вот наш мозг в течение всей жизни может сохранить. Also unser Gehirn kann innerhalb des ganzen Lebens kann bewahren. 30 миллионов гигабайтов информации. Also 30 Millionen Gigabyte Information. Чтобы примерно представить, сколько это. Also damit man sich das so ungefähr vorstellen kann, wie viel das ist. Да, чтобы сохранить количество такой информации. Um damit so eine Menge Information man aufbewahren kann. Нам понадобилось бы 300 тысяч обычных компьютеров. Also würden wir 300.000 gewöhnliche PCs dafür brauchen. Это очень много. Das sind sehr viele Computer. Да. Ja. И вы знаете, это здорово. Und wisst ihr, das ist sehr, sehr toll. И когда вообще вот мы слышим слово. Und überhaupt, wenn ihr das Wort hören, это зависит от тебя. Das hängt von dir ab. Каким ты пойдешь сегодня отсюда? Wie du hier rausgehst. Какую информацию ты сегодня получишь? Also welche Information du heute hier bekommst? Почему? Wieso? Ведь мы слышим одно и то же слово. Denn wir hören alle dasselbe Wort. Решение. Die Entscheidung. Ты принимаешь решение. Also du triffst die Entscheidung. Сейчас, в этот момент. Also jetzt, in diesem Moment. Когда я говорю. Wenn ich zu dir rede jetzt. Ты принимаешь решение. Du triffst die Entscheidung. Да, я принимаю. Я согласен. Ja, ich nehme es an. Ich stimme dir zu. Или наоборот. Oder umgekehrt. Нет. Nein. Я не согласен. Ich stimme mit dir тут nicht überein. Тут надо еще подумать. Also da muss man ein wenig noch nachdenken. Все зависит от твоего решения. Also alles hängt von deiner Entscheidung будешь ab. Будешь ты жить своими чувствами? Ob du durch deine Gefühle leben wirst? Или верой? Oder durch den Glauben? Верой в то, что у отца твоего все под контролем. Also im Glauben, dass bei deinem himmlischen Vater alles unter der Kontrolle ist. И он никогда не опаздывает. Und er kommt nie zu spät. И он уже имеет план для твоей жизни. Und er hat schon jetzt einen Plan für dein Leben. Божьи пути не наши пути. Also Gott seine Wege sind nicht unsere Божьи Wege. Пути выше наших путей. Denn Gott seine Wege sind höher als unsere Wege. Когда мне было 31 год, als ich 31 war, то я думал, что моя жизнь закончилась. Habe ich mir gedacht, dass mein Leben schon bereits zu Ende ist. Да, в самом лучшем случае я протяну еще 2 года. Also im besten Fall, vielleicht wären mir noch 2 Jahre übrig geblieben. Или передозировка, или тюрьма. Also entweder wäre ich ins Gefängnis gelandet oder ich hätte Überdosis bekommen. Но когда я попал на реабцентр, aber als ich ins Reha-Zentrum kam и там провел один год, und dort ein Jahr lang verbracht habe, через год мое мышление абсолютно поменялось. Also nach einem Jahr hat sich meine Denkweise absolut verändert. Я понял. Und ich habe begriffen, моя жизнь только начинается. Mein Leben fängt gerade jetzt erst an. Halleluja. И вот так вот у каждого человека. Und genauso passiert das bei jedem Menschen. Неважно, сколько тебе лет. Es ist egal, wie alt du bist. Когда Иисус пришел в твою жизнь. Also wenn Jesus in dein Leben kommt. Она только начинается. Das fängt erst jetzt an. Это так здорово. Das ist so toll. Потому что когда Иисус в твоем сердце. Denn wenn Jesus in deinem Herzen wohnt. Живет. То твои мысли, они становятся Божьими мыслями. Dann werden deine Gedanken zu Gott seinen Gedanken. Твои пути становятся Божьими путями. Dann werden deine Wege zu Gott seinen Wegen. Поэтому так важно познавать Иисуса. Deswegen ist es so wichtig, Jesus kennenzulernen. Изменять, работать над своим старым мышлением. Und arbeiten an seiner alten Denkweise. И что же нам может помочь изменить наше мышление? Und was kann uns helfen, unser alte Denkweise zu verändern? Давайте мы прочитаем одну историю из Деяний апостолов. Lass uns mal eine Geschichte aus Apostelgeschichten vorlesen, 28. 28 глава, с 3 по 6 стих. Genau, die Verse 3 bis 6. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, выйдя от жара, повисла на руке его. И наплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу: «Верно, этот человек убийца, когда его, спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить». Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление, он внезапно упадет мертвым, но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Als aber Paulus einen Haufen Reise zusammenraffte und auf das Feuer legte, kam infolge der Hitze eine Otter heraus und biss ihn in die Hand. Als aber die Einwohner das Tier an seine Hand hängen sahen, sprachen sie zueinander: Gewiss ist dieser Mensch ein Mörder. Er hat sich zwar aus dem Meer gerettet, doch die Rache lässt nicht zu, dass er lebt. Er jedoch schleuderte das Tier ins Feuer und ihm widerfuhr nichts Schlimmes. Sie aber erwarteten, er werde anschwellen und plötzlich dort hinniederfallen. Als sie aber lange warteten und sahen, dass ihm nichts Ungewöhnliches geschah, änderten sie ihre Meinung und sagten, er sei ein Gott. То есть люди видят Павла. Also die Menschen sehen hier den Paulus. Змея на руке. Sie sehen die Schlange an seiner Hand. Они думают, все, убийца. Und sie denken, der ist ein Mörder. Но проходит время. Aber es vergeht eine Zeit lang. Павел ходит вокруг костра. Halleluja. Und Paulus läuft um das Feuer herum. Halleluja. Жив, здоров. Also und gesund Подходите, und wohlerhalten. Подходите, говорит, грейтесь к костру. Und er sagt, kommt her und wärmt euch am Feuer. И у них изменяются мысли. Und ihre Denkweise verändert sich plötzlich. Они, конечно, немножко перегнули. Also ein bisschen übertrieben, natürlich. Но их мышление поменялось. Aber ihre Denkweise hat sich verändert. Почему? Wieso? Они увидели чудо. Sie haben ein Wunder gesehen. Чудо меняет наше мышление. Wunder verändert unsere Denkweise. Чудо, когда человек исцеляется. Also Wunder, wenn der Mensch geheilt wird. Чудо, когда вдруг какая-то ситуация, которая вышла из-под контроля. Und ein Wunder, wenn irgendeine Situation, die außer Kontrolle gerät. Ты помолился, du betest, и все стало классно. Und alles ist wieder klasse. Человек видит чудо. Der Mensch sieht ein Wunder. И он вдруг понимает. Und plötzlich begreift er, что Бог все-таки реален. Dass Gott doch real ist. Он желает добра людям. Er wünscht den Menschen nur das Gute. И он хочет, чтобы мы его искали. Und er möchte, dass wir nach ihm suchen. И общались с ним. Dass wir mit ihm eine Gemeinschaft haben. Но есть, к сожалению, такие люди, которые вот видя чудеса, не изменяют свое мышление. Aber es gibt auch solche Leute, leider, die auch trotz der Wunder trotzdem nicht glauben. Так вот в одной деревне жили Микола, Никола. So sind in einem Dorf zwei Männer gewohnt. Никола и Микола. Никола, Микола. Никола везде и всегда видел чудеса Божьи. Никола. Also Никола hat überall Wunder gesehen. И он просто вот на каждом шагу. Und auf jedem Schritt und Tritt hat er Wunder gesehen. А Микола наоборот. Und Микола andersrum. Он никак не мог увидеть этих чудес. Er konnte irgendwie diese Wunder nicht sehen. И Никола вот желал, чтобы брат его все-таки увидел, понял. Und Никола hat so einen Wunsch gehabt, dass sein Bruder das endlich einmal sieht. И он однажды гулял по берегу реки. Und so ist er, einmal am Ufer eines Flusses gelaufen und hat einen Hund dabei gehabt. Да, и вот он бросает палку собаке. Und so schmeißt er ein Stöckchen für den Hund. Палка падает на воду. Und der Stock fällt auf das Wasser. Собака бежит по воде. Und der Hund läuft auf dem Wasser. Берет палку, приносит. Also schnappt sich das Stöckchen und bringt das wieder zurück. Никола, вау, чудо! Никола. Никола sagt, wow, das ist ein Wunder. И бегом бежит за Миколой. Und läuft schnell dem zum Микола. Пошли, пошли, покажу чудо. Komm, ich zeig dir einen Wunder. Ну пошли. Also komm, geh mal. Он бросает палку. Also er schmeißt wieder das Собака Stöckchen. Собака бежит по воде. Der Hund läuft auf dem Wasser. Приносит палку. Bringt das Stöckchen wieder zurück. Видишь? Siehst du? Чего? Was? Ну чудо! А, den Wunder. Не вижу, где чудо? Ich sehe nicht, wo ну что, ты не Wunder? Видишь собаку, что ли? А, siehst du nicht den Hund? Ну что? На Hund? Ну чудо! Das ist doch ein Wunder. Где, говорит, чудо-то? Wo ist denn dein Wunder? Твоя собака плавать не умеет. Also, dein Hund kann nicht schwimmen. Да, есть люди, которые даже видя чудеса, не спешат менять свои мысли. Ja, es gibt solche Menschen, die trotz den Wunder sich nicht beeilen, ihre Denkweise zu verändern. Но это не должно нас останавливать. Aber das darf uns nicht daran hindern und abbremsen. Продолжать дальше молиться за них. Weiterhin für sie zu beten. Так чудеса меняют наши мысли. So verändern Wunder unsere Gedanken. И что же еще способствует изменению наших мыслей? Also was fördert noch unsere Erneuerung der unserer Gedanken? В послании евреям 4:12 мы читаем. In Hebräer 4:12 lesen wir. Ибо слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Когда Слово Божье проповедуется, это очень мощное средство. Also, wenn ein Wort Gottes gepredigt wird, das ist ein sehr mächtiges Werkzeug, которое меняет наше мышление, was unsere Denkweise verändert, нашу жизнь, unser Leben. Согласитесь со мной, stimmt mir bitte zu, те, кто ходит в церковь уже, ну, скажем, 2-3-5 лет, also diejenigen, die bereits in die Gemeinde 2-3-5 Jahre kommen, ваша жизнь поменялась. Euer Leben hat sich doch verändert, oder? Ваше мышление поменялось. Unsere Denkweise hat sich, почему? Euer Denkweise hat sich verändert. Wieso? Потому что у нас вкусные булочки. Weil wir leckeres Mittagessen haben, oder? Ну, no, это тоже, это влияет на нашу. Ja, ja, klar, das, стройность. Das ist auch sehr schön für, sehr gut für uns. Мы говорим о мышлении. Aber wir reden über die Denkweise. Слово Божье изменяет наше мышление. Das Wort Gottes verändert unsere Denkweise. И это, собственно, то причина, почему мы сюда приходим. Und es ist genau das, warum wir hierher kommen. Потому что Слово Божье живо и действенно. Weil das Wort Gottes lebendig und wirksam ist. Это великая сила, способная изменить наше мышление. Das ist eine mächtige Kraft, was fähig ist, unsere Denkweise zu verändern. И нашу жизнь. Und auch unser Leben. И Бог желает изменять наше мышление. Und Gott möchte unsere Denkweise verändern. Проповедь, которую мы слышим в воскресенье и в среду, also die Predigten, was wir mittwochs und sonntags hören, это то, что изменяет наше мышление. Das ist das, was unsere Denkweise verändert. И самое главное, und das Allerwichtigste, что изменяет наше мышление, was unsere Denkweise verändern kann, откровение. Das ist eine Offenbarung. Мы уже не раз об этом слышали. Wir haben schon mehrmals davon gehört. Когда мы посещаем богослужение, also wenn wir Gottesdienste besuchen, мы ищем Бога. Wir suchen nach Gott. Мы поклоняемся Ему, читаем Библию. Wir beten ihn an, wir lesen die Bibel zusammen. И мы ищем откровение. Und wir suchen nach einer Offenbarung. Если у тебя нету этого откровения, wenn du diese Offenbarung noch nicht hast, что Бог твой отец, dass Gott dein Papa ist, Он твой любящий папа, er ist dein liebender Vater, то ты не сможешь жить и думать как его ребенок. Dann wirst du nicht fähig sein, so zu leben wie sein Kind. Du wirst auch nicht so denken wie sein Kind. Думай как твой папа. Also denke wie dein Papa denkt. Не знаешь как? Weißt du nicht wie? Тогда познакомься с Иисусом. Dann lerne Jesus kennen. Делай это каждый день. Und mach das täglich. Знакомься с ним ближе и ближе. Und lerne ihn jeden Tag näher und näher kennen. Потому что написано. Тот, кто видел меня, говорит Иисус, тот видел Отца. Denn steht ja in der Bibel geschrieben, dass der mich gesehen hat, hat meinen Vater gesehen. Нам нужно искать Бога, нам нужно иметь откровение. Wir müssen nach Gott suchen, wir müssen diese Offenbarungen bekommen. Как написано в Псалме 118. Wie auch in dem Psalm 119 steht. Что откровение, оно просвещает. Dass die Offenbarung uns erleuchtet. Это какая-то трудная ситуация в твоей жизни. Irgendeine schwierige Situation in deinem Leben und du siehst keinen Ausweg, dann kommt eine Offenbarung wie Licht. Видишь, вот und plötzlich siehst du, da ist doch die Tür, da ist doch der Ausweg. Откровения от Святого Духа, они могут приходить даже на бытовом уровне. Also die Offenbarungen vom Heiligen Geist können auch in deinem Alltagsleben kommen. Когда ты ремонтируешь машину, моешь wenn полы, посуду. Wenn du dein Geschirr wäschst oder dein Auto putzt. Ты можешь получить откровение. Kannst du eine Offenbarung bekommen. Поэтому не сдавайся. Deswegen gib nicht auf. Ищи Господа. Suche weiterhin nach dem Herrn. Знакомься с Иисусом еще ближе und lerne Jesus jeden Tag näher und näher kennen.